liegt etwas näher. Lass uns ein Stück der Welt entfliehen. Gemeinsam feiern, zusammen durch den Abend ziehen. Ihr zahlt die Zeche, es wird zu schnell vorübergehen. Zusammen durch den Abend ziehen, ihr zahlt die Zeche.